Dieses ganze Rentensystem ist aktuell also eine idealisierte Welt. Rentenbeiträge dürfen nicht über X% des Bruttolohns hinaus steigen. Die Leute sollen aber nur bis 67 arbeiten müssen. Und sinken dürfen die Renten auch nicht, selbst wenn die Löhne der arbeitenden Bevölkerung zurückgehen, wie etwa während der Corona-Pandemie. Dieses Idealbild hält der Realität immer weniger stand. Dabei war der Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenanpassungsformel ein Schritt in die richtige Richtung. Er erfüllt seinen Zweck und verteilt die finanziellen Belastungen des demografischen Wandels gleichmäßig auf die ältere und die jüngere Generation, wie es im Gutachten des Beirats des BMWK heißt. Leider löst er aber nicht das große Problem dahinter. Wenn nämlich nicht mal genug Geld in die Kasse kommt, um wenigstens die heruntergerechneten Rentenerhöhungen zu bezahlen, nützt auch dieses Werkzeug nichts. Um RentnerInnen auch in Zukunft das zugesicherte Geld auszahlen zu können, wäre nach Erkenntnis des Beirats eine erhebliche Ausweitung des Zuschusses aus dem Bundeshaushalt in die Rentenversicherung notwendig, bis der Zuschuss irgendwann eben den halben Bundeshaushalt ausmachen würde. Immer neue Wohltaten belasten die Rentenkassen. Statt sich diesem Mammutproblem nachhaltig zu widmen und dem Wahlvolk harte Wahrheiten so zu verkaufen, dass es bittere Reformen mitmacht, haben PolitikerInnen, vor allem von SPD und Union, jahrelang Wahlgeschenke verteilt, die die Probleme der Rentenkasse nicht nur nicht lösen, sondern sie weiter verschärfen. Schlechtestes Beispiel: die Rente mit 63, die heute für viele eine Rente mit 65 ist. Ja, das gesetzliche Renteneintrittsalter liegt aktuell bei rund 66. Erst dann kann man also ohne Abzüge in Rente gehen. Es sei denn, man war sehr lange berufstätig, zum Beispiel 45 Jahre lang. Dann können viele Jahrgänge schon mit 63 bzw. 65 Jahren ohne Abzüge in Rente gehen. Klar, diese Leute haben lange gearbeitet und freuen sich über ein wahrscheinlich langes Leben in der Rente. Aber für die Rentenkasse bedeuten solche Geschenke eine weitere Belastung, weil noch mehr Menschen keine Beiträge zahlen und länger Renten bekommen. Fassen wir zusammen. Obwohl die Rente weniger steigt, wenn weniger Menschen einzahlen, Nachhaltigkeitsfaktor, funktioniert das System der gesetzlichen Rente in Deutschland nur noch, weil Jahr für Jahr mehr Euro aus dem Staatshaushalt in die Rentenversicherung gepumpt werden. Und selbst dann bekommen Leute wie der Journalist Burkhard Schröder am Ende nur 400 Euro heraus. Das gesetzliche Rentensystem in Deutschland geht nicht nur an Krücken und ist ungerecht, es ist auch noch teuer und ineffektiv. Die Rente braucht ein Update. Die gute Nachricht: das Rentensystem lässt sich stabilisieren. Dazu müssten wir es aber komplett neu ausrichten. Dazu müssen wir vor allem drei Regler besser justieren. Erstens geht es darum, die Erwartungen an das, was eine gesetzliche Rente in Zukunft überhaupt noch zum Lebensunterhalt beitragen kann, zu senken. Zweitens müssen mehr Menschen in die Rentenversicherung einzahlen. Drittens müssen Menschen länger arbeiten und später in Rente gehen. Doch bevor wir uns die Reformideen für die gesetzliche Rente genauer anschauen, machen wir uns klar, was auch immer beschlossen wird. Die gesetzliche Rente wird für die meisten Menschen nicht zu einem halbwegs erfreulichen Leben im Alter reichen. Das ist die schmerzhafte Überraschung vom Anfang. Die 48% Rentenniveau beispielsweise bilden zwar derzeit noch eine politische Haltelinie. Das gilt aber nur für die Rentenformel, nicht für die Höhe der individuellen Rente. 48% des Bruttogehaltes heißt gerade nicht, dass ihr als Rentner in 48% von dem bekommt, was ihr zuletzt verdient habt. Rentenniveau 48% bedeutet nur, wenn eine Person 45 Arbeitsjahre lang genau das bundesweite Durchschnittseinkommen des jeweiligen Jahres verdient hat, also exakt 45 Rentenpunkte gesammelt hat, dann bekommt sie im ersten Jahr der Rente 48% des in diesem Jahr gerade aktuellen Durchschnittseinkommens. Eine solche fiktive Person bezeichnen Rentennerds als Eckrentner.